den Wald ein Kind verlassen muss, geschwind. Alte Weiber weinen fürchterlich, junge Mädchen noch viel mehr. So lebt denn wohl mein geliebtes Kind, wir sehen uns nimmer mehr. Wenn der Sturmsoldat ins Feuer geht, Eier hat der frohen Mut. Wenn die roten Fahnen vor uns wehen, Eider geht's noch mal so gut. 110 Patronen umgehängt, scharf geladen das Gewehr. Und die Handgranaten in der Hand, los Jude, nun komm mal her. 110 Patronen umgehängt, scharf geladen das Gewehr. Und die Handgranaten in der Hand, los Jude, nun komm mal her. Deutsche Vaterland.